Kundgabe 4425. Empfangen durch Bertha Dudde am 2.9.1948. Hinweis auf Naturkatastrophe. Zerstörung und Lebenslage nachher. Großes hat die Welt schon erlebt. Und noch Größeres wird sie erleben müssen. Ihr Menschen seid euch noch nicht der Zeit bewusst, in der ihr steht. Und noch weniger ahnet ihr, welcher Zeit ihr entgegengeht. Der Hinweise achtet ihr nicht. Und so ihr sie anhöret, glaubet ihr nicht, was euch verkündet wird. Und so werdet ihr voller Entsetzen die Ereignisse verfolgen, die in Kürze eintreten und die Aufmerksamkeit der Menschen auf sich lenken. Und ihr werdet ständig hoffen auf Abhilfe, weil ihr es nicht fassen könnet, dass euer Erdenleben jeglicher Freuden bar seinen Fortgang nehmen soll. Doch irdische Hilfe wird euch nur zuteil, so ihr mich verratet. Und wenige nur werden mir treu bleiben, ein schweres Leben auf sich nehmen und erkennen, dass die Zeit des Endes gekommen ist. Diese wenigen haben meine Liebe, denn sie lassen sich nicht von meinem Gegner blenden. Sie verzichten auf irdisches Gut und irdische Freuden. Sie nehmen das Kreuz auf sich und tragen es bis zum Ende, bis ich komme, sie heimzuholen in mein Reich. Die anderen aber glauben, das Leben zwingen zu können, denn sie glauben nicht an mich. Sie glauben nicht an ein Schicksal, wie sie auch nicht glauben an ein Fortleben nach dem Tode und an ein sich verantworten müssen vor einem Richter, der alle ihre Gedanken, ihre Taten und ihren Willen kennt. Diesen Richter fürchten sie nicht, weil sie nicht an ihn glauben. Er aber wird sich bemerkbar machen in Kürze schon, wenngleich auch da meine Stimme nicht erkannt wird, weil der Wille dazu fehlt und der Gegner gleichfalls den Menschen zusetzt und ihnen das Leben schön vorstellt und sie zu rein materiellem Denken zu beeinflussen sucht. Und er wird großen Erfolg verzeichnen können, denn die Menschen sind weit mehr seine als meine Anhänger und sie wollen daher auch nichts vom Ende hören. Und dennoch werden auch sie entsetzt sein über die Größe der Zerstörungen, die durch die Elemente der Natur stattfinden werden. Verstockte Herzen aber werden nicht davon berührt. Und ob ihnen auch mein Wort vorgehalten wird, ob sie ernsthaft auf das Ende hingewiesen werden, sie lehnen eine göttliche Macht ab. Sie betrachten es nur als eine Naturerscheinung und legen diesem, meinem Eingriff, keine Bedeutung bei. Für sie ist die letzte Mahnung erfolglos. Sie sinken immer tiefer und werden am Ende zu jenen gehören, die von mir verstoßen werden in die Finsternis, denn sie ergreifen nicht die Hand, die sich ihnen entgegenstreckt. Und also werden sie fallen in die Tiefe, wieder auf lange Zeit. Amen.